vergessen. Wir zieren alles kaufen, da deine Mieter sind so eng bemessen. Ja, die Wudi platzt dir förmlich aus dem Gesicht. Man kriegt hier Drogenklanweiber und man arbeitet die doch nicht. Niemand steht gern am Abgrund. Einzig fordern Politiker heute, der Name Harz möge aus dem politischen Wortschatz gestrichen werden.